Abschnitt 44 von Andersens Märchenergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Veronika Hinzen. Andersens Märchenergänzungsband von Hans-Christian Andersen, übersetzt von Guido Höller. Tanze, tanze, Puppe mein. »Es ist ja nur ein Lied für ganz kleine Kinder«, versicherte Tante Mine. »Ich kann mit dem besten Willen nichts daran finden.« Aber die kleine Amalie konnte es. Sie war nur 3 Jahre alt, spielte mit Puppen und erzog sie, damit sie so klug wie Tante Mine würden. Ein Student kam ins Haus, der dem Bruder bei den Schularbeiten half. Er sprach sehr oft mit der kleinen Amalie und ihren Puppen und sprach ganz anders als alle anderen. »Es wäre sehr lustig«, fand die Kleine, und doch sagte Tante Mine, dass er gar nicht mit Kindern umzugehen verstände. Die kleinen Köpfe könnten seinen Schnickschnack unmöglich vertragen. Die kleine Amalie aber konnte es vertragen. Sie lernte sogar ein ganzes Lied des Studenten auswendig. »Tanze, tanze, Puppe mein«. Und sie sang es ihren 3 Puppen vor. 2 waren neu. Die eine war ein Fräulein und die andere ein Männlein. Aber die 3. Puppe war alt und hieß Liese. Sie kriegte auch das Lied zu hören und kam selbst darin vor. »Tanze, tanze, Puppe mein, ei, wie ist das Fräulein sein? Und der Kavalier nicht minder Handschuh trägte und Zylinder. Weiße Hose, blaue Schaube, auf dem Zeh ein Hühnerauge. Er ist fein und sie ist fein, tanze, tanze, Puppe mein. Hier die Liese ist Mama, ist schon 1 Jahre da. Ach, wie war sie mitgenommen, hat nun neues Haar bekommen. Reingewaschen, Haupt und Glieder. Und ganz jung ist sie nun wieder und tanzet alle 3, fasst euch an, jochei, jochei. Tanze, tanze, Puppe mein, Tänzerschritte mache fein. Füße auswärts, nicht so krumm, schwingt und dreht euch rundherum. Lustig dreht euch 1, 2, 3. Und gesund ist's nebenbei. Reizend ist es anzusehen. Alle seid ihr wunderschön. Und die Puppen verstanden das Lied, die kleine Amalie verstand es, der Student verstand es. Er hatte es selbst gedichtet und sagte, dass es ausgezeichnet wäre. Nur Tante Mine verstand es nicht. Sie wäre über diesen Kinderkram hinaus. »Tindertam«, sagte die kleine Amalie, aber sie meinte es nicht. Sie sang das Lied. Von ihr haben wir es. Ende von »Tanze, tanze, Puppe mein«, aufgenommen von Veronika Hinzen.